dass du es lernst. Zweitens, dass du danach handelst. Und drittens, dass du Da'wah machst. Du musst Sabr haben bei diesen Sachen. Du musst Sabr haben. Weil derjenige, der keinen Sabr hat, derjenige, der keine Geduld hat und Standhaftigkeit, er wird schon bei der ersten Sache aufgeben. Er beginnt zu lernen. Der Shaitan wird ihn das als schwer erklären. Er wird sagen, ich halte das nicht aus, ich höre auf zu lernen. Allah wird ihn bestrafen. Er konnte lernen, wollte nicht. Nachdem du es gelernt hast mit Allahs Erlaubnis, kommt die zweite Sache, die Tat. Du musst danach handeln. Wenn du nicht Sabr hast, wenn du nicht standhaft bist, wirst du aufgeben und sagen, das ist mir zu schwer, ich kann es nicht. Allah wird dich bestrafen. Du konntest, du wolltest aber nicht. Warst schwach. Einem Muslim ist nicht erlaubt, schwach zu sein. Dritte Sache, Da'wah. Die Kuffar erschrecken dich. Wenn du Da'wah machst, wir sperren dich ein. Du darfst, du musst Sabr haben. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا. Ihr werdet von denen, denen die Schrift gegeben wurde vor euch, die Juden und Christen, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, und die Götzendiener, die Schrift begangen haben, ihr werdet von denen viele Beleidigungen hören. Sie werden euch ständig beleidigen. وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Wenn ihr aber standhaft bleibt und gottesfürchtig, dann ist das was? Min Asmil Umur, das ist wirklich eine standhafte Sache. Eine Sache, die du dir fest überlegt hast und keiner kann dich von ihr abbringen. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich bitte Allah tabaraka wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die dieses Wissen gelernt haben. Amen. Die danach handeln und die andere dazu aufrufen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Sabr gibt. Weil schauen wir uns die Propheten an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gesteinigt. Er hat nicht aufgegeben. Der Prophet alaihi salatu wasallam wurde aus seinem Lieblingsplatz, der Platz Mekka. Allah liebt diesen Platz am meisten auf der ganzen Welt. Subhanallah. Er wurde vertrieben. Er hat nicht aufgegeben. Die Kuffar aus Mekka kamen, um ihn anzugreifen. Er hat nicht aufgegeben. Alayhi salatu wasalam. Er hat nicht aufgegeben. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn die Früchte kosten lassen am Ende. So dass er die Römer besiegt hat, alayhi salatu wasalam, und die Perser, alayhi salatu wasalam. Warum? Weil er standhaft war. Er wollte nicht aufgeben und er durfte nicht aufgeben. Wal asr, innal insana lafi khusr. Bei der Zeit, der Mensch ist im Verlust. Der Mensch ist der größte Verlierer. Ein Loser. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Außer diejenigen, die glauben und Gutes tun. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Und die sich gegenseitig die Wahrheit raten und die sich gegenseitig den Sabr, die Standhaftigkeit raten. Deswegen rate ich mir selber, dass wir nur die Wahrheit sprechen. Barakallahu fikum. Und ich rate mir und euch, dass wir auf diesem Weg standhaft bleiben und dass wir Sabr zeigen. Und dass wir auf keinen Fall aufgeben. Ich bitte Allah, dass er mir verzeiht und euch und alle Muslimen. Barakallahu fi. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa la aqibatu lil muttaqeen. Wa la udwana illa ala zalimeen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meine lieben Brüder im Islam. Nachdem wir erfahren haben, dass unsere größte Pflicht ist, den Islam zu lernen, danach zu handeln und andere dazu aufzurufen, werden wir zu einer schmerzhaften Erfahrung kommen. Subhanallah. Und das bedeutet, wir haben so vieles gelernt, wir haben so vieles gehört, aber wir handeln nicht danach. Wenn wir uns die Salaf, rahimahumullah ta'ala, anschauen, die Sahaba, ridwanullahi alayhim, und die Imame der Sunna, dann werden wir sehen, dass sie ganz anders waren als wir heute. Subhanallah. Ummu Habiba, radiallahu anha, Zawju Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, die Frau des Propheten alayhi salatu wa sallam, sagte der Prophet alayhi salatu wa sallam, men salla, ithnatay asharata raka, fi kulli yawmin wa layla, buniyat lahu bihinna baytun fil jannah. Derjenige, sagt der Prophet alayhi salatu wasalam, und den Hadith überliefert Ummu Habiba, derjenige, der 12 Rekah oder Gebetseinheiten in der Tag, am Tag und in der Nacht betet. Also das sind die 12 Rekka, die Sunna sind. Allah wird ihm wegen dieser 12 Rekka ein Haus im Paradies erbauen oder bauen, tabaraka wa ta'ala. Sagt Ummu Habiba, Wallahi ma taraktuhun, mundu samiatuhun min Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Ich habe sie nie wieder verlassen, diese 12 Rekka, Sunna. Ich habe sie nie wieder verlassen, nachdem ich sie vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehört habe. Wie oft haben wir diesen Hadith gehört über die Sunna? Wie oft haben wir gehört, dass der Prophet alaihi salatu wassalam die 2 Rekka vor dem Salatul Fajr nie verlassen hat, auch wenn er ein Reisender war? Wie oft haben wir gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Salatul Witr nie gelassen hat, auch als Reisender? Wie oft sind wir schlafen gegangen, ohne Salatul Witr zu beten? La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah uns verzeihen. Tabaraka wa ta'ala. Sagt Abdullah ibn Umar radiallahu anhu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت 3 ليال الا ووصيته مكتوبه. Ein Muslim hat kein Recht, wenn er irgendwas hat zu erben oder als Testament zu hinterlassen. Er hat nicht das Recht, dass 3 Nächte vergehen und sein Testament, sein Erbe, sein letzter Wille ist nicht aufgeschrieben. Subhanallah. Sagt Abdullah ibn Umar, Wallahi, ma marre alayya layla illa wa kana wasiyati maktuba. Eine einzige Nacht ist nicht vergangen, ich habe mein Testament schon geschrieben, meinen letzten Willen. Sami'na wa ata'na, hadihi sifatu ahli sunnah wal jama'ah. Wir hören und ergeben uns. Das ist die Eigenschaft von ahli sunnah. Was sind wir, ahli sunnah oder ahli bid'ati wa dalal wa ya sabila? Man nahnu, ahli sunnah, das Volk der Sunna oder das Volk der Bid'ah und Dalal und Zayg und Khuzlan und Yasmillah. Nahnu ahli Sunna. Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Sagt Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, ma katabtu hadithan qat illa wa amiltu bihi hatta marra alayya anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ihtajab wa ata aba tayyib dinara. فاحتجمت واتيت هجام دينارا. وامام احمد رحمه الله تعالى ما كتبت حديثا قط. امام احمد كان يحفظ الف حديث. عين مليون. الله اكبر. sagt امام احمد ich habe nie ein hadith aufgeschrieben das ich nicht danach gehandelt habe. Jeden hadith den ich aufgeschrieben habe habe ich in tat umgesetzt. Bis ich den Hadith gehört habe, dass der Prophet alaihi salatu wasalam Hijama gemacht hat, dann hat der Abu Tayyiba, der Mann, der mich Hijama gemacht hat, hat ihm einen Goldmünze, einen Dinar geschenkt. Dann habe ich, sagt Imam Ahmed, Hijama gemacht und habe dem Hajjam, der mir also Hijama gemacht hat, ich habe ihm eine Goldmünze geschenkt. Imam Ahmed sagt, ich habe nie einen Hadith geschrieben, dass ich nicht danach gehandelt habe. Und Imam Ahmed kenne, er hat 1 Million Hadithe auswendig gekonnt, rahimahullah ta'ala. Wie viele Hadithe kennen wir? Wie viele Hadithe haben wir gehört? Sahih al-Bukhari, Riyad al-Salihin, 40 Nawawi, Bulugh al-Maram und so weiter und so weiter. Haben wir diese Hadithe in Tat umgesetzt? Ahli Sunnah wal-Jama'ah, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sagt Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Ma اغتبت أحدا منذ أن سميت أن الغيبة حرام لأني أرجو أن ألقى الله عز وجل وما اغتبت أحدا. إمام البخاري sagt ich habe nie über jemanden gelästert nachdem ich gehört habe dass Ghiba haram ist, das Lästern haram ist. In dem Moment als ich gehört habe Ghiba ist haram, das Lästern über jemanden, hinter seinen Rücken erzählen oder reden ist haram, als ich das gehört habe ich das nie wieder gemacht, weil ich möchte Allah sehen, ich möchte Allah treffen. Und er wird mich nicht zur Rechenschaft ziehen, dass ich über ihn ein Giebe gemacht habe. Wie oft haben wir Giebe gehört, dass Giebe haram ist. Aber wir machen es immer wieder, wa iyaz billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden verzeihen. La hawla wa quwwata illa billah. Der Prophet alaihi salatu wassalam sagt, das sind alles Beispiele von unseren, von den Sahaben und von den Imami der Sunna, die unser Beispiel sind oder unser Beispiel sein sollten. La hawla wa la quwwata illa billah. Unsere Qudwa. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, man qara'a ayat al-Kursi aqiba kulli salatin. Wer ayat al-Kursi, nach jedem Gebet liest, zwischen ihn und zwischen der Jannah, ist nur der Tod. Wer ayat al-Kursi nach jedem Gebet, am Ende jeden Gebetes liest, zwischen ihn und zwischen Jannah, ist nur der Tod. Der braucht nur sterben und er kommt ins Paradies. Subhanallah, sagt Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. جاء بي أو سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ما تركت آية الكرسي عقب كل صلاة إلا نسيانا أو نحو. ابن القيم sagt, شيخ الإسلام ابن تيمية hat gesagt, ich habe nie آية الكرسي ausgelassen nach jedem Gebet, niemals, außer wenn ich es vergesse oder ähnliches. Wie oft, seit wann kennen wir diesen Hadith? Lesen wir آية الكرسي, Allahu la ilaha illa hu, nach jedem Gebet, dass Allah subhanahu wa ta'ala, zwischen dir und zwischen dem Paradies ist nur der Tod, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Zwischen dir und zwischen der Jannah ist nur der Tod. Du brauchst nur sterben und du kommst ins Paradies. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die das gelernt haben, in Tat umsetzen. Amen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unsere Sünden verzeiht. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns standhaft macht. Weil wallahi derjenige, der den Sabr verliert, er hat die Religion verloren. Er wird keinen Sabr mehr haben, den Islam zu lernen. Er wird keinen Sabr mehr haben, danach zu handeln. Er wird keinen Sabr mehr haben, andere dazu aufzurufen. Obwohl die Dawa der Beweis deines Yakines ist. Wenn du Yakin hast, dann wirst du andere dazu aufrufen. Weil jeder, der fest überzeugt ist, dass das der wahre Weg ist, er wird andere dazu aufrufen. Er wird sie nicht einfach in Jahannam gehen lassen. La hawla wa la quwwata illa billah. Der Prophet alayhi salatu wasalam, stellt euch vor, er hätte sich vor Kaaba gestellt und gesagt, O ihr Mushrikin, ich bin der Prophet Gottes, der Baraka wa ta'ala. Wer mir folgt, kommt ins Paradies. Wer mir nicht folgt, er geht in Jahannam. Salamu alaikum, ich gehe nach Hause. Nein, das hat er nicht gemacht. Die Leute haben ihn als Lügner erklärt. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ مِنْ قَبْلِكَ. Wenn sie dich als Lügner bezeichnen, wenn sie dich verleugnen, dann haben sie die Propheten vor dir auch als Lügner bezeichnet. Subhanallah. Wenn sie uns als Lügner bezeichnen, sollen wir deswegen aufhören mit unserer Religion, den Islam verlassen und dadurch in Jahannam kommen, وَيَعْزَ بِاللَّهِ لَنْ كَفَرَ. Nein, wallah. Wir gehen den Weg des Propheten عليه الصلاة والسلام وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Wir gehen den Weg, auch wenn das den Götzendienern und den Kuffar nicht passt. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich bitte Allah, dass er mir verzeiht. Und euch und allen Muslimen. Ich bitte Allah, dass er den islamischen Gelehrten hilft, egal wo sie sich befinden. Ich bitte Allah, subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu den islamischen Gelehrten und zu den Duat macht. Ich bitte Allah, subhanahu wa ta'ala, dass er durch uns und durch unsere Hände die Sunna des Propheten alayhi salatu wasalam unterstützt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Dschihad und den Mujahideen hilft, egal wo sie sich befinden. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die Fisse bin Allah bluten und getötet werden. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht und euch. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهكذا المجاهد رزق الشهادة وفاضت روحه الطاهرة ورفعت شهادته وتم جهاده بالعز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا يلقي على الدنيا سلاما يا شهيد الناس جا المجد وساما وسقانا من فؤوس العز جاما وتراءى في سماء النصر برقا راحلا رحيلا يلقي على الدنيا السلام. وتهادى في دروب الموت يسقي روضة العزم جهادا وانتقاما. ثغرك الباسم لحن من إباء صاغ معنى الموت حبا وغراما. وأرانا كيف أن الدم يروي قصة الأمجاد نارا وضراما. يا فداء عينيك جيلا من رفات ذاب بالعود وبالمزمار هاما. يا فداء عينيك جيشا من ركام نكست راياته البيض انهزاما. يا فدا جثمانك الطاهر شعب أسلم الباغي كما يهوى الزماما. وجهك الوضاء ما زال يريدا ذاق بالعشق الحماما. عاشقا قد تيم الروح فداء وبغير الموت لم يرضى وساما. عمري العزم لاحت في رؤاه همة تسمو وأفعال تسامى. لم يرى الدنيا رياضا من نعيم وجنانا يرتضي فيها المقامى. بل سرى فيها كطيف من ضياء لاح فيها ثم أسلمها الظلام. ومضى للخلد تحته خطاه فبها تحلو منادمة الندامة. وبها الحوراء ذابت من حنين ترقب الموعيد شوقا وهياما. من رأى صبا عليلا مستهاما ضم في الخلد عشيقا مستهاما. وبها الحوراء ذابت من حنين ترقب الموعيد شوقا وهياما.